Wir befinden uns in Brüssel mit einem Genossen, den wir im Folgenden Gaston nennen und mit dem wir uns über Anti-Knast-Kämpfe der letzten 10 Jahre in Belgien unterhalten. Besonders geht es hierbei um den Widerstand gegen den Bau des Großgefängnisses Maxi-Prison. Die Auseinandersetzung um diesen Maxi-Prison-Knast in Haaren begann vor 5 bis 6 Jahren. Kannst du das bitte noch etwas umreißen? Worum geht es bei diesem Widerstand? Was war das konkrete Projekt, gegen das sich euer Widerstand zu dieser Zeit richtete? Ja, also Ende der 2000er Jahre hat der belgische Staat einen Masterplan angestoßen, um die Knäste zu vergrößern und 7 neue zu bauen, überall in Belgien. Von den 7 Gefängnissen sollte eins ein Maxi-Prison, also vor allem ein sehr großer Knast werden. Dieser wird in einem Kiez am Rand von Brüssel errichtet. Da kann Mensch auch mit dem Bus hinfahren, das heißt Haaren, und der Bauplatz ist auf einer Brache errichtet worden. Es gab damals einiges an Mobilisierungen gegen diesen Masterplan und viel Kritik. Es sollten diese Neubauten entstehen und noch 3 Vergrößerungen, wenn ich mich richtig entsinne. Und Renovierung des Bestandes natürlich. Also, was halt jetzt so für Gefängnispolitik gemacht wird. Es wird über eine angemessene Verwahrung, an den Menschen angepasste Knäste geredet, also mit größeren Zellen. Mehr Mittel, also etwa Duschen in den Zellen, menschliche Knäste nennen sie das. Wir haben das ja schon gesehen beim Knast, der in Marche-en-Flamen gebaut wurde. Das erste der Bauprojekte. Da findet eigentlich eine stärkere Isolierung der Gefangenen statt. Mehr Isolation, auch sensorische Isolation, mehr Abschottung und von den Schließern auch. Letztere, die müssen viel weniger tun, weil alles funktioniert elektronisch, alles ist digitalisiert, alles ist automatisch, alles kann auf Distanz geschehen. Das ist ja ein heftiger Widerspruch, wenn auf der einen Seite angeführt wird, es seien humanere Bedingungen in Anführungszeichen. Es wird gesagt, es gibt mehr Platz. Und auf der anderen Seite wird die Isolierung voll verstärkt, weil der Knast quasi intelligent funktionieren kann. Ja, genau, alles passiert einfach auf Distanz. Die eingesperrte Person kann die Zelle eigenständig öffnen und verlassen und kann dann einfach niemandem begegnen. Die akustische Isolation ist sehr stark. Das kam immer wieder verstärkt raus. Das ist so unerträglich. Die Isolation der Sinne, das kann einfach schnell in den Wahnsinn treiben. Daraufhin gab es nun eine Mobilisierung und die ging hier in Brüssel dann vor allem gegen diesen Megaknast. Das größte Gefängnis, was es je in Belgien gegeben hat. Das ist wie ein Riesencampus von eigentlich 5 sehr unterschiedlichen Knästen auf 18 Hektar Land am Rand von Brüssel auf der grünen Wiese. Wie weit ist der Knast? Ist der schon fertig? Der Knast befindet sich nun im Bau. Sie haben jetzt mit dem 2. Stockwerk begonnen. In 1 bis 2, allerhöchstens 3 Jahren wird er wohl da sein. Okay, wie groß muss ich mir das vorstellen? Es soll ein Gefängnis für 1100 Personen werden. Mit einem Jugendknast, einem Frauenknast, einer psychiatrischen Einheit und einem Männerknast. Das Ziel sei es, zumindest wird das behauptet, 2 der Innenstadtgefängnisse zu ersetzen. Daraus ist dann in Brüssel ein Widerstand gegen das Bauprojekt geboren. In diesem Widerstand gab es eine Vielzahl an Protestmethoden. Es gab Informationspunkte, die angemietet wurden, besonders in den Brüsseler Vorstädten. Es ging auch darum, Verbindungen mit denjenigen aufzubauen, die besonders durch ein solches Projekt betroffen sind. Klar, es ist natürlich so, dass die Leute aus den ärmeren Vierteln eher mit dem Knast zu tun bekommen und schneller auch in den Knast gehen. Es gab zudem auch Widerstand vor Ort. Das war vor allem die Besetzung des Baulandes. Das hat schon 2014 begonnen und über mehrere Jahre gedauert. Also es war immer wieder besetzt, bis zur großen Räumung, die dann, ich meine, 2017 erfolgt ist. Also hat das ja richtig gedauert. Der Widerstand hatte einen langen Atem. Ja, es hat gedauert. Wir konnten es mehrere Jahre halten. Also es war eine Besetzung mit Hütten und Zelten. Es gab dort verschiedene Events, Baumhäuser wurden gebaut und alles war auf einer großen Brache in der Stadt. Es gab über die Zeit viel Durchlauf, viele Veranstaltungen wurden gemacht und es wurde viel, viel informiert. Hinzu kam auch noch der Infoladen in Anderlecht, wo eine Gruppe namens Kaval sehr starke Infopolitik gemacht hat. Und aus dieser ganzen Bewegung sind verschiedene Aktionen und Interventionen entstanden. Also über die Besetzung und die Infokampagne hinaus wurden etwa Unterhändler der involvierten Baukonzerne schnell angegriffen. Es gab mehrere Brände, viele Sabotageaktionen. Also es gab direkte Angriffe auf beteiligte Konzerne und auch auf die staatlichen Stellen, die den Knastbau begünstigt haben. Das dauerte etwa von 2014 bis 2019 an. Von da an gab es natürlich einen staatlichen Gegenangriff. viele Ermittlungsverfahren, einige Verfahren laufen auch noch. Zwei der Verfahren fielen auch in den Rahmen der Antiterrorbehörden. In einem davon gab es zuletzt Freisprüche, aber es gab immense Überwachungsmaßnahmen mit mehrjähriger Beschattung und allem drum und dran. Akustische und visuelle Überwachung in Wohnungen sogar. War das das Verfahren, von dem du betroffen warst? Nein, nicht von dem Verfahren. Das war was anderes. War das dann das Akrata-Verfahren? Also, das Lokal Akrata war eine Buchhandlung, die nicht unbedingt involviert war. Aber die Bullen haben eine Verbindung hergestellt und den Ort dreimal geratzt. Zudem ging es auch gegen das Vorstadtlokal von der Gruppe La Cavalle, das auch mehrfach geratzt wurde. Also traf es das anarchistische und Anti-Knast-Milieu in seiner ganzen Breite. Ja genau, es ist schon ein Kampf, der stark in dieser Szene stattfand, in der libertären, anarchistischen und anti-autoritären Szene. Es muss schon gesagt werden, dass es mit Blick auf den gesamten Staat Belgien längst nicht die angemessene Bedeutung erreicht hat. Auch in Haren nicht, in der Kleinstadt, wo der Knast nun entsteht. Nun, und um auf meine Affäre zurückzukommen, also das war jetzt der Abriss so. Wann war es so? Genau war es wohl 2015, also vor 6 Jahren genau. Damals fanden die öffentlichen Anhörungsverfahren statt. Das war hier in der Innenstadt von Brüssel. Um die Akzeptanz zu steigern? Genau, im Wesentlichen. Geht es darum, bei so einem Verfahren die Bewohner der Gemeinde und des Staates nach ihrer Meinung zu fragen bezüglich des Knastes? Also eine notwendige demokratische Prozedur? Ja, eine großartige Maskerade, das muss ja vermutlich nicht mehr erklärt werden. Und nach diesem Tag sind dann rund 15 Leute ins Gebäude der Régie des Bâtiments, das diese staatliche Einrichtung, die sich darum kümmert, öffentliche Gebäude des belgischen Staates zu verwalten und zu bauen. Es gab eine Versammlung und das ist ein großes Gebäude hier mitten in der Stadt und dieser Modellbau, eine etwa 3x3 Meter Makette, wurde bei der Aktion zerstört. Also geht es um ein architektonisches Modell, was dort öffentlich ausgestellt wurde? Ja genau, das war dort im Foyer des Gebäudes, das Konsortium Kefaso. Ein Zusammenschluss der am Knastbau beteiligten Firmen hat dieses Modell irgendwie dieser Régie des Bâtiments geschenkt. Das war also ein professionell gefertigtes, teures Architekturmodell. Ja, richtig, das war schon teuer. Das haben wir jetzt auch rausgekriegt, da es uns im Endeffekt 6 Jahre später nach einem Gerichtsurteil 43.000 Euro kosten soll. Insgesamt kommen dann noch Gerichtskosten und Anwältinnenkosten dazu, also es sind eigentlich 48.000. Nach dieser Aktion ist eine Riesenverfolgung eingesetzt. Über 6 Monate wurde ermittelt, auch mit Telekommunikationsüberwachung und Geolokalisierung. Und es gab mehrere willkürliche Festnahmen. 4 Leute wurden offenbar verurteilt, aber es waren eigentlich viel mehr. Nur bei diesen 4 kam es zur Anklage und das war in etwa 2016. Und dann wurden diese Menschen zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt und noch zu 12.000 Euro Strafe. Jede einzelne Person? Nein, die 12.000 Euro Geldstrafe waren für alle 4. Dann gab es ein Berufungsverfahren. 2 Personen hatten sich entschieden, ein Berufungsverfahren anzustrengen, doch die Urteile wurden in zweiter Instanz so bestätigt wie in der ersten. Das war ein strafrechtlicher Teil. Und jetzt, 6 Jahre danach, ist ein weiteres Urteil gefällt worden, diesmal von einer Verwaltungsinstanz im Großen und Ganzen wie ein VGH, welches über die zivilrechtliche Schuld entscheidet. Also das erste Urteil ging um das Delikt als solches und in diesem Verfahren ging es um die Schadensersatzforderung. Da geht es darum, die zerstörte Makette zu bezahlen. Und wer war hier die Klägerin? Das war wieder die Régie des Bâtiments, also die staatliche Stelle, die ich vorhin erklärt habe. Und das macht jetzt, also wir 4 wurden für schuldig befunden und angehalten, diese 43.000 Euro wegen der Aktion an die Régie des Bâtiments auch zu bezahlen. Von wann ist dieser Entscheid? Das war am 1. Oktober. 2021? Ja, 2021, 1. Oktober 2021 und dann wurden wir dazu verpflichtet, bis zum 30.11. sämtliche Schuld zu begleichen. Also wir hatten nur 2 Monate Zeit. Ihr müsst sehen, die Geldstrafe ist gemeinschaftlich. Was heißt, dass selbst wenn ein Teil der Leute ihre Zahlung verweigern sollte, es auf den Verbliebenen umgelegt würde. Dann würden sie da das Geld holen, wo es vermeintlich was zu holen gibt. Und so kann es auch sehr gut eine einzelne Person von uns 4 erwischen. Was ist dann nun die Strategie? Jetzt als Gruppe, was sind die Perspektiven auf die Kohle, die der Staat nun einfordert? Der 30. November ist vergangen. Ich gehe davon aus, ihr habt das Geld trotz geringer Mittel irgendwie zusammengekratzt. Wäre es möglich gewesen, das anders zu machen? Und waren Einzelne besonders betroffen? Ja, wir haben mit Sicherheit keinen Bock zu zahlen und eigentlich haben wir jahrelang gesagt, wir zahlen die Strafe natürlich nicht. Da hatten wir damals schon viel Klarheit dazu. Nur leider ist es so, dass mit Schulden und so, der Staat fängt dich halt immer wieder ein. Wenn es etwa eine Wohnung gibt, dann könnten sie Zugriff darauf bekommen. Wir haben uns nicht organisieren können, um nicht zu zahlen. Es gibt auch ein Gesetz in Belgien, was daran hindern soll, die eigene Insolvenz zu organisieren. Wenn du also in einer Justizprozedur steckst und entscheidest, etwa die Bude zu verkaufen, dann kann die Strafe noch steigen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber es hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach ging. So sahen wir uns jetzt genötigt, diese Geldstrafe irgendwie zu bezahlen. Es wurde sich von solidarischen Genossinnen Geld geliehen. So ging es schon einmal nicht über die Bank, was schon ein Erfolg ist. Also wir konnten zinsfreie Direktkredite einwerben, mit denen wir schon mal nicht draufzahlen müssen. Aber klar, dieses Geld muss halt zurückgezahlt werden. Also eigentlich reden wir eben über eine Wohnung, die wurde vor 20 Jahren gekauft. Also lange vor den Aktionen. Da wurden viele Bauarbeiten gemacht und es war immer wieder ein Ort für viele verschiedene Menschen. Sie gehört einer Person, die immer umsonst für den Widerstand gearbeitet hat. Seine Wohnung hat immer auch Bedürftigen geholfen und es war unvorstellbar, dass dieser Raum entfällt. Worauf kommt es euch jetzt an? Ihr wollt vermutlich darauf aufmerksam machen, eigentlich heftig und irgendwie absurd. Erst gibt es eine Verurteilung zu 12.000 Euro, jetzt ein weiteres Verfahren mit nochmals 43.000 Euro Strafe in der Zivilklage. Also geht es darum, Geld zu finden, damit ihr euch nicht ökonomisch völlig reinreitet. Gibt es Unterstützung? Gibt es in Brüssel aktuell eine Mobilisierung? Oder haben diese ganzen Schläge, du hast über Agrata geredet, die Überwachung, den Widerstand beendet? Gehen die Diskussionen weiter? Wie sieht es aus? Ja, es gibt eine Mobilisierung und hier in Brüssel hat sich ein Soli-Komitee gegründet. Es gibt auch verschiedene Unterstützung aus anderen europäischen Ländern, wie etwa Deutschland oder Frankreich. Nun, und was wir wollen, wir haben darüber viel nachgedacht und diskutiert und es hinterfragt. Auch und besonders die Frage der Solidarität. Was ist das überhaupt? Also 43.000 Euro, das ist eine Riesensumme an Geld. Wir haben eigentlich auch überhaupt keinen Bock, dieses Geld an den Staat zurückzuzahlen. Seien wir ehrlich. Wir haben auch keine Lust, alle möglichen Anti-Rep-Kassen mit dieser Summe zu überlasten. Also haben wir gesagt, wir machen jetzt Soli-Abende. Wir haben viele Leute kontaktiert, die etwas Geldressourcen besitzen, sind an Gruppen und Vereine herangetreten, um das Geld irgendwie zusammenzukriegen. Wir haben uns gedacht, so können wir das irgendwie hinbekommen. Aus den verschiedenen Reflexionen, die es gab, ist auch eine ganze Debatte zum Gefängnissystem genährt worden hier in Brüssel. Es sind Kollektive entstanden, die teils auch jetzt noch existieren. Aber auf der anderen Seite sind diese Knäste. Sie sind leider auf dem Weg der Fertigstellung. Ich glaube, ein Großteil des Masterplan ist mittlerweile umgesetzt worden. Die letzte Etappe erfolgt jetzt hier in Brüssel. Und in ein paar Jahren, vielleicht weniger, dann ist der Knast da. Yeah.